Grafik, um zu darzustellen. Also Ukraine heißt ja immer die Grenze, das Grenzland. Und vielleicht noch mal eine kurze Grafik, die darstellt, wie sehr das Land zwischen Ost und West aufgeteilt ist. Nicht? Die Verteilung des Außenhandels der Ukraine. Ich zeige euch noch mal diese Grafik. Rot ist Russland und blau, das ist halt eben Europa, der Westen. Okay? Und da sehen wir halt eben auf der einen Seite Importe und Exporte. Da sehen wir, dass es sich praktisch die Waage hält. Ab Anfang des 21. Jahrhunderts holt halt eben die Europäische Union immer stärker auf. Es gab etliche Handelsabkommen, die das halt eben ermöglichten, dass der Warenaustausch zwischen der EU und der Ukraine immer stärker anstieg. Und er wurde später dann auch, eine Zeit lang war sogar höher als mit Russland, der Warenaustausch. Und zwar genau nach der Orangen Revolution, nachdem Juschtschenko an die Macht kam, verhielt es sich so, dass der Warenaustausch, die Importe zum Beispiel, die Importe der EU in die Ukraine, die waren bei 33%, die Russlands nur noch bei 22%. Das änderte sich erst ab der Regentschaft Janukowitschs, ab 2010, als die ostukrainische Oligarchie an die Macht kam. Dann änderte sich das dahingehend, dass Russland weitaus mehr Importe in die Ukraine schaffte als der Westen. Vielleicht nochmal das als letztes zur Darstellung. Also gegen Ende hielt es sich, die Waage 2012 war das nahezu ausgeglichen, bei den Importen, bei den Exporten. Also auch da in dieser Handelsstatistik ist die Ukraine halt eben zerrissen zwischen Ost und West. Man hat das schon geschafft, vorher, vor dem Putsch oder vor dieser aktuellen Krise, sehr stark ökonomisch auf das Land zuzugreifen im Westen. Okay, vielleicht das nochmal als letztes zur Handelsstruktur. Gut, dann hatte sich vor der Pause schon Heinz Gess mit einer Wortmeldung, hat sich erledigt, dann Georg. Kannst du gleich aufstehen, dann wenn ich dir das besser höre. Laut. Kannst du vielleicht noch ein bisschen auf die Rolle der USA dort eingehen? Also das ist mir so nicht vorgesehen. Also war so, es hatte doch den Anschein, dass die sich stark für die EU-Sache halt interessiert haben. Während ja auf dem Weltmarkt sind das ja alles Konkurrenten auch der USA. Also es wäre doch, sag ich mal, durchaus vorstellbar, dass am Ende, wenn sich zwei streiten, dann, keine Ahnung, profitieren ja die USA davon auch, wenn, sag ich mal, von so einer gegenseitigen Entsprechung. Ja, es gab, wie gesagt, eine die sind nicht gleichartig, die Interessen. Ne? Es gab eine Überschneidung. Sowohl die EU wie auch die USA wollten nicht, dass die Ukrainer innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft, die Putin geplant hat, halt den festen Platz ein. Das wollte man verhindern, dass die EU an den geopolitischen Orbit Moskaus total andockt. Aber es gab halt eben den Unterschied, dass die USA zusätzlich verhindern wollten, dass Teile der EU gemeinsam mit Russland einen großen eurasischen Block bilden. Und deswegen sind die USA dort haben die USA dort eine Eskalationsstrategie praktiziert. Die BRD vor allen Dingen hat das halt eben zu verhindern versucht. Das muss man ganz, ganz nüchtern sagen. Wir erinnern uns vielleicht kurz vor dem Regierungssturz Janukowitsch. Das war ja die entscheidende Phase. Da fuhren ja Steinmeier, der polnische Außenminister und der französische Außenminister nach Kiew und die vereinbarten ja diesen berühmt-berüchtigten Deal. Ne? Janukowitsch stimmte da den Neuwahlen zu und im Gegenzug sollte halt eben die Proteste nicht weiter eskaliert werden. Neuwahlen sollten dann im Dezember stattfinden. Jetzt im kommenden Dezember. Das war der Deal. Was passierte danach? Die reisen ab und die Nazis kündigen an, wir stürmen das Parlament, wir stürmen den Präsidentensitz. Dann eskalierten die Straßenkämpfe, es kam ja zu diesem Einsatz von Scharfschützen, zu den ganzen Toten. Und es ist offensichtlich, dass dort halt eben die Intention, die vor allem die BRD hatte, um das halt eben einigermaßen geordnet dann zu vollziehen, diese Herauslösung der Ukraine aus dem russischen Orbit. Ne? BRD hat sich überlegt, mit diesem Abmachen, dass man es schafft, das vermittels Wahlen zu machen im Dezember. dass dann die pro-westlichen Kräfte gewinnen werden und dass dann langsam die Einbindung der Ukrainer in den Westen vollzogen wird. Und die Überlegung ist dahingehend, dass die Amerikaner der Rückendeckung dafür gegeben haben, dass diese Krise eskaliert wird. Dass man diese Abmachung, du musst dir klar machen, das waren die Garantiemächte, diese Abmachung. Das war BRD, Frankreich und Polen. Und das wurde dann gebrochen, massiv. Und wird gemutmaßt, dass halt eben die Amerikaner das halt eben zu verhindern gesucht haben und zu dieser Eskalation dann beigetragen haben, indem sie halt eben das gedeckt haben. Diese Eskalation der Proteste. Also das war die entscheidende Phase damals. Ja, ausgeklärt. Da muss ich nochmal nachfragen bei diesen Pressen. Ich glaube, es ist halt noch ein bisschen unklar, was das Great Game nun genau ist und was da passiert. Was du jetzt herausgestellt hast, ist ja im Wesentlichen sind negative Interessen. Nicht? Die EU wollte nicht, dass die Eurasische Union so existiert als Konkurrenzunternehmen. Ich frage mich, ob das wirklich eine große Konkurrenz wäre. Die Amerikaner wollen nicht, dass sozusagen der groß-europäisch-asiatische Block sich zusammenschließt. Das sind jetzt erstmal nur negative und sozusagen in Zukunft, etwa in die Zukunft gerichtete Absichten. Was mir nicht klar ist, was hat denn die EU für ein Interesse, einen bankrotten, kaputten Staat wie die Ukraine, einen Krisenstaat, den du in Farben jetzt geschildert hast, sich ans Bein zu binden? Also man muss sich doch mal vorstellen, was bedeutet das? Ich bin da vielleicht fantasielos, aber das heißt doch, es geht um die Rechnung, nicht der Staatsbankrott. Das kostet Milliarden, um auch die Energierechnungen zu bezahlen und so weiter und so fort. Wie hat man sich das vorzustellen? Strukturreformen werden ja sowieso nicht funktionieren, also nicht zu einem irgendwie lebensfähigen Reproduktionsregime führen. Das ist ja also was ist das positive Ziel? Ich verstehe es nicht. Also die Frage musste man sich eigentlich auch schon bei der Eingliederung der DDR stellen. Ja, genau. Ja, gut, aber da konnte man nicht Nein sagen bei der DDR. Nicht? Da hieß es Deutschland eigentlich Vaterland, da konnte man nicht Nein sagen, weil ich dann ein Grundgesetz. Aber was ist das? Also ich würde schon sagen, dass man schon Angst hatte in Brüssel und auch in Berlin, dass daraus eine wirksame Konkurrenz erwächst. Das sieht man ja auch teilweise in solchen Staaten wie Bulgarien oder Ungarn, dass dort der russische Einfluss vor der Eskalation dieser Krise sehr stark zugenommen hat. Allein schon über die South Stream Pipeline, die ja strategisch günstig über all diese Länder gelegt worden wäre. In Bulgarien gab es Deals zwischen, das ist ja ein traditionell russisch orientierter Staat, gab es Deals über den Bau eines Atommeilers, eines russischen neuen. Das ist jetzt nach der Bulgarien-Krise ad acta gelegt worden. Die Amis werden dort jetzt einen Atommeiler bauen. In Ungarn, also der Orban, das ist ja ein großer Fan Putins, allein aufgrund seiner autoritären Herrschaft. Und es gab dort sehr große Tendenzen, sich möglichst weit Russland zu öffnen, auch ökonomisch zu kooperieren. Das wird jetzt auch etwas konterkariert. Also Ungarn zum Beispiel ist ja eins der Länder, das sofort klar gemacht hat, dass von denen aus keinerlei Gaslieferungen an die Ukraine kommen werden. Also, und was ist denn jetzt die EU eigentlich geworden? Was ist aus der geworden? Das ist ein preußischer Kasernenhof, jetzt nach der Krise. Deutschland hat das Spardiktat durchgesetzt. Der Euroraum der tendiert jetzt zur Deflation hin. Das wird hier noch richtig böse werden bald. Und die Staaten wollen da irgendwie raus. Und da sieht man schon die Gefahr in Brüssel, dass Russland denn vielleicht noch was anbieten könnte und einiges herausbrechen könnte, vor allem aus Südosteuropa, aus dieser Peripherie. Serbien zum Beispiel, da gab es jetzt letztens diese riesige Militärparade mit Putin. Es gibt schon Tendenzen dahingehend, die natürlich in Brüssel gesehen werden, würde ich schon sagen. Wobei du selbstverständlich recht hast, wer will denn schon die Ukraine haben? Weil ökonomisch ist das sicherlich nicht allzu sinnvoll. Geopolitisch, ne? Ich glaube auch nicht, dass Geopolitiker nur permanent irgendwie mit einem Kalkulator rumlaufen und berechnen, wie das läuft. Vielleicht gibt es da auch. Ich war nie in diesen großen Machtsphären, hatte keinen Einblick, wie die Leute da ticken, ne? Irgendwas kann man Moment. Ja, ja, ja. Also was ich noch sagen kann, apropos ökonomisch, ich weiß, dass jetzt schon in Polen man sich darauf freut, ukrainische Billigarbeiter beschäftigen zu können. Okay. Da gibt es jetzt schon Überlegungen, dass die Löhne, die dort gezahlt werden in Polen, wenn da Leute 500 Euro jetzt schon verdienen, das ist doch zu viel. Das ist doch zu viel. Und in Posen gibt es schon, ich habe das letzte Zeitung gelesen, gibt es schon die Überlegung, ja, dann holen uns paar hundert Ukrainer rüber, die arbeiten dann für 1 Euro die Stunde und nicht für 3 Euro die Stunde. Schön, ja. Ja. Ich meine, bei dieser Frage von Klaus Kemner, was das eigentlich nützt, muss man sich, glaube ich, grundsätzlich vor Augen halten, dass das rationale Interessenkalkül der einzelnen Mitspieler in diesem Global Game ja grundiert wird von diesem abgrundtiefen Irrationalismus und der Verrücktheit dieser ganzen Unternehmung. Und dann kann man sich also solche Sachen erklären, dass ja alles dann auch wieder ideologisch vermittelt ist, was die dann im Einzelnen machen. Na gut, das am Rand, jetzt ist dann Thomas Koch, dann Heinz Kessler, Uwe, Anto und dann hier noch 2 Wochenmeldungen. Ja. Ja, meine Frage. Moment, Thomas ist noch vorher. Meine Frage bezieht sich auf Reflexionsprozesse innerhalb der ukrainischen Gesellschaft, was diese ganzen Entwicklungen angeht. Also, ich habe immer mal wieder in so Pressemeldungen, zum Beispiel von so einem Taxifahrer, der dann mit Journalisten redet, der hat das dann mal so weitergegeben. Dann mal so Zwischentöne rausgehört, dass es schon. So eine Haltung auch gibt, die sagt, wir wollen mit diesen ganzen Kräften, die da im Spiel sind, nichts zu tun haben. Also die Frage, die ich daraus ableiten würde, gibt es sowas wie eine kritische oder ansatzweise kritische Kraft, die diese Prozesse reflektiert und die sich vielleicht auch in irgendwelchen Zusammenhängen bewegt? Ich nenne mal so einen Stichpunkt, da gibt es ja auch sowas, zum Beispiel diese Feenbewegung, die da ja ihren Ursprung wohl hat. Ist es um diese möglichen gesellschaftlichen Kräfte gestellt? Also ich war nie in der Ukraine. Ich kann es dir jetzt so genau nicht sagen. Was ich von Bekannten weiß, die dort halt hier rumhängen und was ich auch für Lektüre und Recherchearbeit weiß, ist, dass das Ganze sehr stark polarisiert wurde innerhalb dieser Auseinandersetzung und dass die Rechte halt ihnen wirklich sehr viel an Einfluss gewinnen könnten, auch ideologisch innerhalb der westlichen Ukraine. Es gab am Anfang Versuche von Linken, da was aufzubauen, Borodba-Bruderschaft. Das waren Leute, die aus der kommunistischen Partei rausgegangen sind, nachdem sie halt eben mit der Parteiregion koaliert hat und die versucht haben, wieder eine neue Linke Gruppierungen aufzubauen. Die wurden aber von dieser ganzen Krisendynamik in der Aufbauphase, frühen Aufbauphase erwischt. Und davon hört man eigentlich kaum noch was, die scheinen nicht als relevante Kraft in Erscheinung zu treten. Im Westen ist die Linke platt gemacht worden. Da gibt es keine Linke mehr, keine antikapitalistische. Es gibt noch etwas an Szene, das übliche halt hier mit Anarchos und Autonomen. Aber man kann wirklich sagen, dass die Rechte zum großen Teil die gesellschaftliche Hegemonie dominiert und halt eben den Diskurs setzt, die Grenzen dessen, was möglich ist. Und kommunistische Partei ist, glaube ich, jetzt schon verboten, ne? Ich bin mir sicher, dass bei den nächsten Wahlen die Rechten massiv zulegen werden. Und muss nicht unbedingt das Vorbote sein, es können auch andere sein, da entstehen inzwischen auch viele andere Gruppierungen. Man schätzt 30% haben die durchaus Potenzial. Das Vorbote und einige andere. Die jetzt auch gerade in der Krise, ich habe den Namen des Typen vergessen, ein Rechtsradikaler, der wirklich ein begnadeter Theaterdarsteller ist. Der ist im ganzen ostukrainischen Krisengebiet rumgereist, mit Kamerateam, hat Leute gedemütigt, hat permanent in den Anspruch irgendwie auf die Ukraine auf diese Territorien dargestellt und dessen Bewegung kann sogar noch besser abschneiden als Svoboda, wobei sie noch viel, viel weiter rechts steht als die. Ne? Im Osten kann ich es überhaupt nicht anschließen, wie es dort aussieht. Ne? Also das sind ja auch inzwischen relativ kleine Gebiete, die ja noch von Rebellen gehalten werden. Ne? Donetsk, Luhansk, ist ja nicht so viel. Und selbst dort sind es ja nicht nur, oder sind es keine, wie du selber gesagt hast, es ist nicht links gegen rechts da, ne? Da gibt es auch sehr viele rechte Milizen, die aktiv waren. Das sieht man, gutes Indiz dafür sind einfach die alten imperialen Flaggen Russlands, die dann dort gehisst werden. Also, schwarz, gelb, weiß ist die. Und das wird auch sehr, sehr oft einfach auf der Linie argumentiert, so, ja, wir sind kulturell anders, deswegen wollen wir nicht da. Wir sind die russisch-orthodoxe. Ja. Es gab eine russisch-orthodoxe Armee zum Beispiel. Ja, die hat damals in Azov gegen die Nazis des Azov-Bataillons gekämpft. Heinz Christ. Ja, ich hatte die Frage, der Lektor, lauter. Welches Interesse sollte denn die EU haben, wenn man das so rein wirtschaftlich betrachtet? Ich möchte dieser Ansicht zustimmen. Es leuchtet überhaupt nicht ein, wenn man das also so analysiert und das gemacht hat. Dann leuchtet die Reaktion nicht ein. Also, wenn man das rein von den Interessen nicht, welche Interesse hat die EU, welches Interesse hat die Amerikaner, welches Interesse hat die Da kann ich das nur wirtschaftlich sehen. Da kann ich nur sagen, die EU kann gar kein Interesse haben, dieses Marode, diesen Marode-Staat zu übernehmen. Es gibt ein einziges Interesse, das ist das sogenannte Humankapital, also billige Arbeitskräfte, zusammen mit dem Dienstleistungsgesetz, das in der EU ja eingeführt werden soll, dass also Menschen aus anderen Ländern zu ihren staatlichen Bedingungen bei uns arbeiten. Das heißt, wir für nur für 1 Euro arbeiten dürfen. Das ist wirklich ein reales Interesse, haben Sie auch erwähnt. Viel mehr kann ich mir aber nicht vorstellen, aber das ist ein wichtiges Interesse. Was man unbedingt dazu denken muss, wenn man diese Situation bedenkt, dass wir es nicht nur mit Objekten zu tun haben in der Ukraine, Objekte von Interessen der USA, der EU und des Rücken, sondern dass es auch denkende und handelnde Menschen sind. Die denken vielleicht falsch, die sind vielleicht ideologisch borniert, aber sie denken und sie handeln und sie wollen was. Und in der Maidan-Bewegung, die Leute, die da ein Jahr auf der Straße waren, das waren zwar unterschiedliche Fraktionen, aber die wollten was. Die folgten dieses autoritäre Regime, das sie immer weiter in das russische Großreich sozusagen integrieren wollten, wollte die Mehrheit der Westukrainer zumindest nicht. Das kann zwar falsch sein, aber sie wollten es wirklich nicht. Und sie haben ein Jahr lang auf der Straße dagegen gekämpft, dass diese Entwicklung so weitergeht. Und man kann auch gute Gründe dafür haben, das war ja alles nicht nur verkehrt. Die haben ja ihre Erfahrung mit der Sowjetunion. Die haben den Stalinismus in den 50er Jahren erlebt. Die haben erlebt, was da abgelaufen ist. Es war ja nicht nur der Faschismus grausam, sondern auch die degenerierte Form des realen Sozialismus. Es war ein Scheißsystem, unter dem die Leute gelitten haben. Und die haben die Befürchtung gehabt, wenn wir uns weiter diesem Putin-Regime anschließen, dann wird das bei uns genauso kommen. Dann wird es einen Rückfall geben in der Nazi-Politik. Es kann noch viel schlimmer kommen. Das kann ja falsch gewesen sein, aber man muss doch berücksichtigen, dass es Menschen gibt, die sich was gedacht haben, die eine eigene Geschichte haben, die mit unserer Geschichte nicht identisch ist, die diese Erfahrung reflektieren in ihren Bezugssystemen und zu bestimmten Schlüssen kommen. Und das führt zum wirklich meinen einen halben Jahren Aufstand in Kiew. Und den kann man nicht als von den USA gelenkt oder von der EU gelenkt machen. Ich finde das eine Unverschämtheit. Nein, also da muss ich. Dahinter stand, dass da Leute dieses als sehr vernünftige Konzept der Polen, Franzosen und so weiter gucken. Es ist mir ein Rätsel, warum das passiert ist. Ich fand es entsetzlich falsch. Ich fand diese Strategie, ihn noch an der Macht zu halten, ein halbes Jahr eine reguläre, ordentliche Basis zu machen, ja, das fand ich richtig. Aber es kann auch die Angst gegeben haben. Also jetzt mal ganz unabhängig, die Amerika ist oder sonst was. Es kann auf dem Maidan einfach die Angst gegeben haben, dass dieser Regierungspräsident, der es so eng mit Putin hält, dieses halbe Jahr nutzen wird. Damit er doch undemokratische Wahlen zustande kommt. Und war das nicht. Die Schlussfolgerungen sind einfach falsch, weil die Voraussetzungen, die du beschreibst, müssen es unbedingt Rechte sein, können es nicht einfach Leute gewesen sein, die wirklich Angst gehabt haben, wenn wir so lange warten, dann werden uns die Bedingungen für unseren Protest genommen. Dann sind wir nicht mehr, im halben Jahr sind wir nicht mehr. Und deswegen machen wir das jetzt. Kann doch auch so. Okay, aber vielleicht nur kurz, also das ist eine Binsenwahrheit. Ne? Dass Leute irgendetwas wollen, das ist eine Binsenwahrheit, würde ich sagen. Das bitte. muss man schon berücksichtigen, dass diese ganze Maidan-Geschichte niemals erfolgreich gewesen wäre, wenn es nicht die Rückendeckung des Westens gegeben hätte. Wenn nicht jeder zusammengeschlagene Nazi von den Bullen da auf dem Maidan hier skandalisiert worden wäre. Okay? Die hätten es nie, diese ganze Maidan-Bewegung. Bitte. Verstehst du, das wäre niemals zum Erfolg geführt worden, diese Proteste, wenn es nicht massive organisatorische und propagandistische Unterstützung des Westens gegeben hätte. Bitte, und selbstverständlich, selbstverständlich waren da auch legitime Interessen hinter, auf die Straße zu gehen. Selbstverständlich hatten die Leute auch allen Grund dazu. Ich habe ja dargestellt, die Krisen, die dazugenommen hat, die Kriseneffekte. Die Leute sind verelendet, die wirtschaftliche Lage wurde immer schlimmer. Sie sahen sich eine Kleptokratie gegenüber, die einfach nur in die eigene Tasche wirtschaftete. Das ist alles gegeben, aber ohne westliche Unterstützung und ohne vor allen Dingen die Boots on the ground dort, der Nazis, wäre das niemals erfolgreich gewesen. Wie gesagt, ein Drittel der Protestierenden waren nur Nazis auf dem Maidan. Ungefähr ein Drittel. Das ist eine Minderheit. Aber es war das Drittel, das erfolgreich militärisch gegen die Bullen gekämpft hat. Sehr gut organisiert. Das waren halt eben die Leute aus der Westukraine, die auf diesen Tag jahrelang hingearbeitet haben. Es gab dort Ausbildungslager, die haben an Schusswaffen trainiert. Die hatten dort ihre Hegemonie in Westukraine, die konnten da militärisch organisiert werden. Ohne die Nazis hätte es nicht geklappt und ohne die massive Unterstützung des Westens wäre Janukowitsch ebenfalls nicht gestürzt worden. Das würde ich dann schon darauf würde ich dann schon bestehen, dass das tatsächlich so gewesen ist. Dass die Leute, dass jeder von uns irgendetwas will, das ist klar. Ja. Ja, jetzt ist. Ja, Heinz, bitte. Wir haben jetzt noch eine Rednerliste abzuwickeln und eigentlich nur noch 5 Minuten Zeit. Da bitte ich doch alle, sich ein bisschen da zurückzunehmen, dann wird das noch durchlegen. Es ist jetzt angekommen, dass du das anders siehst als der Referent, Heinz. Also bitte, das können wir jetzt nicht endlos ausballoren. Jetzt ist dran der Uwe. Mein Beitrag würde insofern auch kürzer werden, ich bitte meinen Zwischenrufer noch zu entschuldigen, weil du eigentlich mit deiner Intervention vorhin etwas geschrieben hast, worauf ich eingehen wollte. Mit deiner Intervention deiner Kurze vorhin etwas beschrieben hast, was mir eigentlich auch wichtig wäre, dass dort ideologisch vermittelte Prozesse abgelaufen sind, die nicht in sich selber von ihrer Wurzel her als rational erklärt werden können und müssen. Es ist meiner Meinung nach tatsächlich, also ich kann es jetzt nicht entwickeln, das ist zu, aber auf diese Tradition fand ich, war genau das, worauf ich eingehen wollte. Ich würde gerne 2 Sachen noch ganz kurz beschreiben und ich versuche es in 2 Minuten. Erstens stimmt es nicht, dass Janukowitsch die Ukraine in Richtung Russland getrieben hat. Janukowitsch hat die ganze Zeit, solange er regiert, übrigens auch die Vorregierung und so, wie du es vorgetragen hast, laviert. Er hat versucht, zwischen zwei unlösbare Dinge miteinander zu vereinigen, weil er nämlich einerseits ohne Russen nicht kann und andererseits ohne den Westen nicht kann. Das war die Politik von Janukowitsch und nicht, wie du es beschrieben hast, er hätte die Ukraine in ihres Arme der Russen getrieben. Das stimmt einfach nicht. Das Zweite ist, weil jetzt ein paar Mal kam, was will die EU mit der Ukraine? Gar nichts. Noch vor der Ausbruch der Riots hat unsere Bundesmerkel klar erklärt, die Ukraine kommt nicht in die EU, weil ein Land mit einem Drittel der Wirtschaftsleistung von Griechenland, das uns jetzt sozusagen den Hals dick werden lässt, kann nicht in die EU. Dass das dann anders gekommen ist, ist erstmal ein Prozess, über den man wirklich reden könnte. Und Thomas hat darüber ja auch sehr viel geschrieben. Aber sie wollten nicht. Und auch diese Assoziationsverhandlungen, um das mal ganz deutlich zu sagen, die ja zum Ausbruch oder die Anlass der Aufstände waren, die Assoziationsverhandlung, das Assoziationsabkommen, das nicht unterschrieben wurde, da stand nicht drin, ihr werdet Mitglied der EU, wenn ihr dies und jenes und Folgendes macht. Es geht nur Folgendes, wenn ihr unsere Bedingungen erfüllt, Strukturanpassung, Rechtsanpassung und bla bla bla, dann, wenn ihr die erfüllt habt, werden wir anschließend vielleicht mit euch darüber reden. Das ist der Kern. Was im Westen hier in Deutschland immer so getan wurde, in der Ukraine noch viel mehr so getan wurde, es ging um die Aufnahme der EU. Und jetzt ist es nämlich so, dass die verarmte Bevölkerung eines total korrupten, immer mehr auseinander zerfasernden Landes, für die wurde die Idee gekommen, wenn wir in die EU kommen, dann geht es uns einfach besser. Und das war auch im Prinzip Lug und Trug und hatte keine materielle Grundlage. Aber da ist halt politisches Spiel gespielt worden. Wie gesagt, hast du sehr viel drüber geschrieben, da mag ich gar nicht groß drüber reden, das waren es noch 3 Minuten, sorry. Gut, da brauchst du gar nicht dazu, oder was? Nein, ein Satz, also für den Westen war es auch logisch, auf einen EU-Beitritt zu drängen oder zumindest für die Assoziierung zu stimmen. Im Westen haben wir eine massive Arbeitslosigkeit und eine Zusammenbruchsregion. Die einzige Perspektive, die die Leute dort sehen im Westen, ist natürlich, dass die nach der EU arbeiten gehen können. Das war von daher auch ökonomisch vernünftig. Ne? Ja. Logisch. Ja. Anton, schön. Ja, also 2 Punkte. Erstens mal wegen der Ressourcen oder der Interessen, die es da angeblich nicht gibt. Das sehe ich nicht ganz so. Also es gibt da sehr wohl Ressourcen, also die Ukraine, das wurde noch gar nicht thematisiert, war immer die Kornkammer der Sowjetunion bzw. Russlands oder der ganzen umgebenden Region. Also das ist ein sehr, sehr fruchtbares Gebiet mit sehr, sehr fruchtbaren Böden. Und Landgrabbing ist heute im Kapitalismus sehr wohl wieder ein Thema. Also versuchen, große Landflächen zu achten, um da alles Mögliche, vor allen Dingen auch Energiekohlenstoffe anzubauen und so weiter und so fort. Zum anderen ist es natürlich auch eine geostrategische Frage wegen der Lage der Ukraine. Und das führt dann zum zweiten Aspekt auch, was auch nicht erwähnt wurde, war, dass die ganze Auseinandersetzung sich auch wesentlich darum dreht, was da mit der Krim passiert ist. Und da war natürlich ein fundamentales strategisches Interesse sowohl des Westens wie des Ostens da, weil wenn man da die Russen rausgedrängt hätte aus Sevastopol und die von da den Stützpunkt verloren, das wäre natürlich aus militärischen, militärstrategischen Überlegungen her, wäre das natürlich ein Riesensieg des Westens gewesen. Und darüber wird auch noch gar nicht gesprochen haben. Das war natürlich sehr. So, ich habe noch 4 Wortmeldungen. Ja gut, mit einer noch 5, aber dann denke ich, sollten wir jetzt wirklich zum Schluss kommen. Wir werden etwas überziehen. Wer von euch beiden zuerst? Die eine ist, ich wollte eben keine Hornkammer, also inwiefern das noch die strategische Aktivität hat. Vielleicht kannst du da kurz was sagen, wie im Agrarsektor aussieht und seine Bedeutung. Und das zweite ist, du hast halt sehr unverhohlen von Nazis gesprochen, die da zugange sind und dann, dass da eine Nazi-Republik entstehen würde, das finde ich erstmal ein paradox klingt. Also vielleicht kannst du erstmal noch was in den Inhalten der rechtsextremen Bewegung dort sagen, also was die eigentlich auf der Tagesordnung gespielt haben, dass es von Antisemitismus aussieht und das auch interessieren, weil dort auch immer sehr unterschiedliche Einschätzungen. Okay, also ganz kurz zur Kornkammer, das wurde ja schon eigentlich das Wesentliche gesagt, das sind die fruchtbarsten Böden Europas, die es dort gibt. Aber ich glaube, dass es ein Nebenaspekt gewesen ist. Also man geht da nicht nur deswegen rein. Oder wenn man das schaffen würde, die Ukraine unter Kontrolle zu bringen vom Westen her, würde man das natürlich dann praktizieren, das Landgrabbing. Aber das war wohl nicht die hauptsächliche Motivation bei der Intervention des Westens dort. Zu den Nazis, ja, das sind die Erben, die politischen Erben der deutschen Kollaborateure, ne? Der Weltkriegskollaborateure. Der Faschismus in der Ukraine brachte mit das umfassendste Kollaborationsregime in den Deutschen hervor, in ganz Europa, ganz Osteuropa, vielleicht mit Ausnahme des Baltikums. Die Überlebensrate der Juden in Westukraine war die niedrigste innerhalb allen von deutschen besetzten Gebieten. Sowohl sie haben aktiv daran teilgenommen am Holocaust. In vielen KZs und Vernichtungslagern waren die Wachmannschaften ukrainisch. Ganzen Divisionen, die dann aufgestellt wurden, Galizien und so, ne? Das waren nahmen aktiv teil am Einmarsch. Es gab eine kurze Phase, in der es keine Übereinstimmung gegeben hat zwischen Nazis und zwischen den Deutschen und den Ukrainern. Kurze Zeit der Interessendivergenz, aber gegen Kriegsende war dann wiederum eine sehr starke Zusammenarbeit statt, ne, zwischen denen. Und diese Nazis, die haben es geschafft, schon kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in der Westukraine wieder die politische Hegemonie zu erobern. In der Westukraine wurden diesen Massenmördern wie Shushkevich, wie Bandera Denkmäler aufgebaut, schon Ende der 90er Jahre. Die Ostukraine war wirklich schon damals ein Landesteil, in dem die rechte Hegemonie ausgeübt hat. Westukraine, habe ich es nicht gesagt? Falsche Fehlleistung. Und deswegen Nazi-Republik. Das bedeutet einfach, dass es die Rechte schafft, vermittels ihrer Hegemonie die Grundlagen des öffentlichen Diskurses zu setzen. Das, was möglich ist, was nicht noch gefährlicher als auch in einer Diktatur. Der öffentliche Diskurs findet auf Grundlage dessen statt, was die extreme Rechte dort halt hingesetzt hat, ne, an ideologischen Versatzstücken. Das meine ich nicht. Die sind scheinbar widersinnigen Ausspruch Nazi-Republik. Ich wollte noch ganz kurz auf die Motivation eingehen. Ich weiß nicht, schon erwähnt, dass es die Rüstungsindustrie, 40% der russischen Rüstung kommt, werden importiert, der Großteil daraus aus der Ukraine. Also das ist sicherlich ein Punkt. Des Weiteren gibt es ja noch viele Staatsbetriebe, das muss man auch mal sagen. Und die sollen ja privatisiert werden. Das ist ja sehr operativ, auch gerade für westliche Unternehmen eventuell da profitieren. Des Weiteren ist natürlich auch der Energiesektor eine Rolle. Das ist ziemlich kompliziert, damit man da nicht alles gut ausdauern. Natürlich ist auch das halt. Sieht auch fucking Ressourcen. Meine Frage würde jetzt ein bisschen auch an den Einfluss rechtsradikaler Kräfte noch so ein bisschen anknüpfen. Also vor der militärischen Eskalation in der Ostukraine wurde so gerade von so grünen Verharmlosern, so Zitat Göring-Eckert, Demokratie muss es aushalten, so mit Bezug auf die Nazis bei der Maidan-Bewegung, wurde dann auf diese Präsidentschaftswahl, bei denen Poroschenko dann gewonnen hat, verwiesen. Svoboda und rechter Sektor hatten ja relativ wenig Prozent nur. Auch wurden irgendwie so kurz nach dem Sieg der Maidan-Bewegung wurden irgendwie anscheinend auch führende Kräfte des rechten Sektors in Geheimdienstoperationen ausgeschaltet. Da wurde mir gesagt, naja, bei den Wahlen schlägt sich das gar nicht so nieder und wenn die da wirklich mal die Macht kriegen, werden die dann auch noch von irgendwelchen, wie auch immer, Geheimdienstkräften sonst was dagegen eliminiert. Und mir geht es überhaupt nicht darum, hier ist ein bisschen die Frage, wie verhält sich das dann mit den Wahlen? Du hast ja jetzt irgendwie 30% für nächstmögliche Wahlen ins Spiel gebracht. Aber wie verhält sich dann so, geht diese faschistische Option oder dieser rechte Konsens, können die ihre Wähler nicht mobilisieren? Haben die nur diese militärische Komponente? Das wäre so ein bisschen meine Frage. Oder ist dieser rechte Konsens einfach über diese Parteien übergreifend in der Gesellschaft verankert? Wie würdest du das einschätzen, gerade in Bezug auf diese Aussagen, die da eher nicht nur Verharmlosung und Kleinigkeiten gehen? Ja, also wie gesagt, Konsens ist halt eben tatsächlich Konsens. Ne? Das ist die Grundlage, auf der halt eben dann politischer Diskurs dann sich abspielt. Ne? Der Rahmen wird dann halt eben maßgeblich von der Rechten oder wurde im Zuge dieser ganzen Krise maßgeblich von der Rechten geformt. Das ist ein hysterischer Antikommunismus ohne Kommunisten. Es gibt dort keine Kommunisten. Kommunistische Partei der Ukraine, das sind doch keine Kommunisten. Und dennoch permanent überall sind die auf der Suche nach Kommunisten. Wie verrückt. Ne? Alle möglichen Denkmäler werden dann platt gemacht, Lenin-Denkmäler und so weiter und so. Das ist fanatischer Nationalismus und natürlich fanatisch antirussisch auch. Ne? Und ein mühsamst unterdrückter Antisemitismus, der natürlich in der Ostukraine sehr, in der Ost- und in der Westukraine sehr, sehr verbreitet ist. Also auch interessant mit den Typen, der Dnipropetrovsk führt, diesen Oligarchen. Nicht? Das ist ja ein, dieser Kolodoyski, das ist ja ein Jude und innerhalb der ostukrainischen Rebellen, ne? Da sind auch sehr oft antisemitische Parolen zu hören gewesen, antisemitische Symbole. Das Antisemitismus ist in der gesamten Ukraine verbreitet. Ne? Also nicht nur bei den Nazis, da ist es natürlich absolut evident und der ukrainische Antisemitismus ist absolut mörderisch. absolut mörderisch. Er wird jetzt noch mühsamst unter Decke gehalten. Und auch dieser Kolodowski, dieser Oligarch, versucht ja so eine Fusion hinzukriegen, zwischen Rechtsextremismus und jüdischer Identität. Er hat in Dnipropetrovsk ein Museum einrichten lassen, des ukrainischen Unabhängigkeitskampfes. Und dort hat er halt eben auch Juden zu berücksichtigen versucht, die für die Unabhängigkeit der Ukraine gekämpft haben, um halt eben das dann versöhnend zu werden. Der gesamte Massenmord, den ukrainische Nationalisten, Faschisten an Juden verübt haben, das findet keine Erwähnung. Ja. Versucht man halt irgendwas geschichtspolitisch dann hinzukriegen. Eliminiert nochmal, du meintest, es sind wichtige Führer des rechten Sektors eliminiert worden. Es ist ein Typ eliminiert worden, der halt dem Amok gelaufen ist. Das war der Typ, der mit der Kalaschnikow durch die Westukraine rumlief und an allen möglichen in allen möglichen Organen auflief und dann die Leute bedroht hat mit Maschinengewehr und da versucht hat halt eben sein kleines Reich aufzubauen, ne? So ein kleines Bantustan aufzubauen. Einer ist eliminiert worden, aber da gab es halt eben auch Probleme oder Konflikte mit den oligarchischen Netzwerken. Aber ansonsten fand das nicht statt. Es gab keine systematische Bekämpfung oder Eliminierung von Nazis in der Ukraine. Ja, das ist wie gesagt, also ich habe letztens gehört, 30% für Nazis, der diverser Couleur möglich, wahrscheinlich. Ich habe ein Argument dafür, dass man bei diesem Maidan-Protest den Volkswillen nicht zu hoch veranschlagen sollte, sehe ich darin, dass es ja schon mal das gab es 2004, sogenannte Revolution, da ging es gegen auch schon gegen Janukowitsch und noch seinen Kutschma. Ziehvater Kutschma. Und die wurden ja über uns westliche Konfederation, die wurden ja vom Volk in einer Revolution hinweggefegt. Und wenige Monate danach gab es eine Parlamentswahl, die auch im Westen als demokratisch anerkannt wurde. Und diese Wahl hat eben dieser Janukowitsch wieder gewonnen. Und das sehe ich eigentlich als ein Argument, dass man da wirklich Zweifel haben muss, dass sich bei diesem Protest in der Bildung der Bevölkerung ausbildet, sondern dass da wahrscheinlich schon die ausländische Einflussnahme stark ist. Ja. Und dann habe ich noch eine Frage. Es gibt das Gerücht, dass in der Ostukraine jetzt bei diesem sogenannten Antiterrorkrieg die russische Armee interveniert habe. Kannst du sagen, was daran ist? Ja, das hat sie, aber man kann über den Ausmaß und konkrete Form kommen was sagen, das lief alles informell ab. Das sind ja nicht reguläre Verbände rein, also die Leute waren, also anfangs, sobald der Bürgerkrieg dort ausbrach, gingen selbstverständlich permanent Freiwillige rüber. Das wurde organisiert. Du konntest dich melden in russischen Städten, in Moskau, und die gingen dann rüber. Und es wurden auch Waffen geliefert, es wurde Ausrüstung geliefert. Dennoch, kurz bevor es so aussah, als ob die Rebellen fallen würden, als Donetsk angekesselt war, als Lugansk permanent beschossen wurde, passierte ja was ganz Merkwürdiges. Nach Monaten des Rückzugs gingen die plötzlich in die Offensive und haben die ukrainische Armee nach 3-4 Tagen zusammengeschossen. Und da ist offensichtlich, dass die Russen da massiv reingegangen sind, wiederum verdeckt mit ihren besten Einheiten, das waren, schätze ich mal, irgendwelche Spetsnaz, Special Forces, und die haben halt eben die zusammengeschossen. Das waren wenige Tage, 3-4 Tage. Danach, jetzt findet wiederum ein Rückzug statt. Die Kräfte sind wieder raus. Sicherlich könnte man das machen, wenn man vor Ort irgendwie recherchieren würde und das dann auch lebend überstehen würde. Klar. Moment, ja. Oh, ich kann dir keine Beweise dafür liefern, aber es ist ja offensichtlich, dass das passiert sein muss, sonst hätten die das nicht geschafft. Und es noch ein letztes, um das nochmal ganz klar zu machen. Danach hat ja Putin den Ukas ausgegeben, es reicht. Schluss, die offensiven Handlungen haben dann sofort aufgehört. Das ist letzte Wortmeldung jetzt vor der Mittagspause. Also ich denke, man muss auch die geopolitische Imperialismus-theoretischen Aspekte zum dieser Kalte Krieg wieder begonnen mit der Verhaftung vom Scholl-Osten. Das war ein Ausdruck dafür, dass die westlichen Öl- und Energiekonzerne also kaum noch Zugriff auf die Rohstoffe in der Sowjetunion hatten. Und ich denke, der Ukraine-Konflikt, da geht es in erster Linie nicht um die Ukraine, sondern hier geht es um die realistische Auseinandersetzung zwischen Amerika, bisher bipolare Welt, Amerika fast ein Machtzentrum der Welt, sowohl ökonomisch als auch politisch, insbesondere militärisch. Und durch die kapitalistische Krise sind die Vereinigten Staaten doch jetzt mehr oder weniger ins Hintertreffen geraten, gegenüber insbesondere China, aber auch Russland. Aufgefangen wird das momentan durch die Fracking-Aktion in den Vereinigten Staaten. Und ich denke, da spielen die Ukraine eine große Rolle, einerseits als Transportweg für Energie, andererseits aber auch als Rohstoff. Das heißt also, das Problem liegt nicht in der Ukraine, das Problem liegt in imperialistischen Auseinandersetzungen, und zwar in der Form, die sie etwa hatten vor dem Ersten Weltkrieg. Nämlich nicht ein einziges imperialistisches Zentrum, sondern es bilden sich mehrere imperialistische Zentren, USA, China, Russland und vielleicht auch Europa. Und in diesem Zusammenhang, denke ich, muss man auch den Ukraine-Konflikt antworten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, in der Ukraine waren von Aufständen, Volksaufstände. Und dort hat man das Gleiche gesehen, was man auch bei uns im Faschismus gesehen hat. Dort gab es auch eine Krise und dort gab es auch Proteste dagegen und Widerstände dagegen. Und damals konnte es kanalisiert werden, also in die faschistische Volksbewegung, welche eine antiproletarische Volksbewegung war. Und das Gleiche ist auch jetzt wieder auf dem Maidan passiert. Dort haben in einer rebellischen oder in einem Aufstand die Faschisten die Macht an sich reißen können, zumindest zum großen Teil, und sind unterstützt worden von den Amerikanern zum großen Teil. Ja. Okay, vielleicht noch so als letztes. Ich würde dahingehend zustimmen, dass die USA dadurch auch versuchen, den Verlust der Hegemonie zu vereiteln. Ne? Dass man damit auch strategisch gesehen um den Dollar Angst hat als Weltleitwährung, dass man das dadurch versucht zu verhindern, indem man halt eben dann den Keil reintreibt, indem man Russland davon abhält, einen Gegenblock aufzubauen, indem man verhindert, dass dass die EU zusammen mit Russland agieren, oder zumindest dass Deutschland zusammen mit Russland eine Allianz bildet. Noch ein letztes, um zu zeigen, wie stark die Differenzen auch zwischen USA und Europa sind. Wir erinnern uns vielleicht an die Nuland-Affäre, Faxe EU, als das Gespräch von den Russen geleakt wurde, wo die Botschafterin der USA mit Nuland im Gespräch war und man ganz klar gesagt hat, dass halt jemand selber da seine Vorstellung durchsetzen will, auch gegen die EU. Um da nochmal das klar zu machen, dass die USA das tatsächlich nutzen, diese Eskalation, um ihre erodierende Welthegemonie dann etwas noch aufrechtzuerhalten oder zumindest diese Erosion der hegemonialen Stellung aufrechtzuerhalten, zu verzögern. Ja, nochmal vielen Dank, Thomas. Ich bitte sehr um Verständnis dafür.